Erster, steh auf und werde hell, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn leuchtet über dir. Zweiter, obwohl tiefe Dunkelheit die Erde und die Völker bedeckt, wird der Herr über dir strahlen, so dass seine Herrlichkeit für alle sichtbar wird. Dritter, die Völker werden zu deinem Licht kommen, während die Könige von dem Glanz angezogen werden, der über dir aufgegangen ist. Vierte, schau dich um und sieh, wie sich alle Menschen versammeln, damit deine Söhne und Töchter aus fernen Ländern zu dir zurückkehren können. Fünfter, wenn du das siehst, wirst du vor Freude strahlen, weil der Reichtum der Meere und die Güter der Völker zu dir gebracht werden. Sechster, viele Kamele aus fernen Ländern wie Midian und Saba werden dich besuchen, um Gold und Weihrauch zu bringen und die Taten des Herrn zu loben. Siebter, alle Herden aus Kedar und die Tiere der Nabatäer werden dir dienen, damit sie als Opfer auf dem Altar Gottes den Tempel ehren. Achter, wer sind diese Leute, die wie eine Wolke herbeifliegen oder wie Tauben, die schnell zu ihren Nestern zurückkehren? Neunter, die fernen Inseln und großen Schiffe warten auf mich, um deine Kinder zusammen mit Silber und Gold nach Hause zu bringen, weil der Herr dich ehrt. Zehnter, fremde Völker werden deine Mauern wieder aufbauen und ihre Könige werden dir dienen, da ich dir nach meinem Zorn nun wieder Gnade zeige. Elfter, deine Tore werden Tag und Nacht offen stehen, damit die Reichtümer der Völker unter der Führung ihrer Könige ständig zu dir hineingebracht werden können. Zwölfter, jedes Volk und jedes Reich, das dir nicht dienen will, wird untergehen, weil diese ungehorsamen Nationen völlig zerstört werden. Dreizehnter, die wertvollen Hölzer des Libanon werden zu dir gebracht, damit mein heiliger Ort verschönert wird und ich diesen Ort ehren kann. Vierzehnter, die Kinder deiner früheren Unterdrücker werden sich vor dir verbeugen, während alle, die dich verspottet haben, dich nun die Stadt des Herrn nennen. Fünfzehnter, früher warst du verlassen und verhasst, aber jetzt werde ich dich zu einem Ort machen, auf den man ewig stolz sein kann. Sechzehnter, du wirst von dem Reichtum der Völker und Könige leben, so dass du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich rettet und befreit. Siebzehnter, ich werde minderwertige Materialien durch Gold und Silber ersetzen, während ich Frieden und Gerechtigkeit zu deinen neuen Anführern mache. Achtzehnter, Mann wird in deinem Land nichts mehr von Gewalt oder Zerstörung hören, da deine Mauern Rettung und deine Tore Lobpreis genannt werden. Neunzehnter, du brauchst weder die Sonne am Tag noch den Mond in der Nacht, weil der Herr selbst dein ewiges Licht und deine Herrlichkeit sein wird. Zwanzigster, dein Licht wird niemals untergehen oder schwächer werden, denn der Herr ist dein ewiges Licht und die Zeit deiner Trauer ist nun vorbei. 21. Dein ganzes Volk wird aus gerechten Menschen bestehen, die das Land für immer besitzen, damit ich durch mein eigenes Werk geehrt werde. 22. Aus der kleinsten Familie wird eine riesige Gruppe entstehen, weil ich, der Herr, dies zur richtigen Zeit schnell geschehen lasse.